kleine Anjuschka, süße kleine Anjuschka, ich hab so Sehnsucht, so Sehnsucht nach dir. Kleine Anjuschka, süße kleine Anjuschka, wie warst du damals so glücklich mit mir? Ich denk noch an deine Küsse, an den Nächten im fernen Land. Du dunkle, du fremde Rose, du schönste, die ich gekannt. Kleine Anjuschka, süße kleine Anjuschka, ich hab so Sehnsucht, so Sehnsucht nach dir.